Super Silva Hayes, super super Silva Hayes, super Silva Hayes, Wir starten mit Haze, enden mit Kush. Ich setze meinen Erfolg auf die Seven. Mixtape, wir treffen deinen Körper durch Löcher. Durchsieb dir dein Becken mit 5000 Wörtern. Smokepipes mies. Unter der Brücke lad den Joint nachzieh. Die gierige Mitten muss mich ausdrücken, flieg. Zock für den Top-Hit, lad nachschieß. Hektik im Cockpit, keiner toppt es, weil's mein Job ist. Legende wie Dennis Rock, meine Schropp ist Benzi. Weil ich sehr déjà vu, das ist mein Film. Haze mit Ice, die Sparkling. Ben and Jerry's Ice Cream leben, High Dreams. Mein Scheiß klingt verdammt sowas von Wahnsinn auf den Grill. OL float mir zu ill. Das Leben wie im Film, Flaschen kennen, schon als Kind, Cypress Hill, bunte Pillen, Pumpen, Klimmzüge beim Chillen. Bruder, guck so schief du willst, denn ich mach was ich will. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Nimm ihn, roll ihn, zünd ihn an, misch dazu dein Super Skunk. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Nimm ihn, roll ihn, zünd ihn an, misch dazu dein Super Skunk. Ich hab keine Ahnung von Rap, komm auf den Takt, Takt, Takt, Takt. Halt ihnen Joint ins Gesicht, während sie tat, tat, tat, tat, tanzt. So, langsam kommt sie in Fahrt. So, langsam folgt sie meinem Rat. Ich lege erstmal Kristall, spüre den Hass, ich fühl den Drang. Mach mir den Moonwalk, zu zweit bewegen gleichzeitig das Bein. Welcome to OL, La Night. Tanzen im Trainingsanzug von Nike. Drück auf Play, spiel es nochmal. Zwicke den Beat, Bruder, das brutal. Drück auf Play, spiel es nochmal. Hör mal gut hin, das ist nicht normal. Scheiß auf das, was einmal war. Was nur zählt, ist heute Nacht. Kann ich ficken oder nicht? Und wenn nein, dein Ziel's ab. Ich sag Super Silva Haze, super super Silva Haze. Wesh, Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Wesh, Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Nimm ihn, roll ihn, zünd ihn an, misch dazu dein Super Skunk. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Wesh, Super Silva Haze, super super Silva Haze. Super Silva Haze, super super Silva Haze. Nimm ihn, roll ihn, zünd ihn an, misch dazu dein Super Skunk.